Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Valkyra Chronicles. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den Mann eingeladen, der Squad 7 leitet. Hey Squad 7, Heini, wie geht's dir? Die Imps, die. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass du echt sagst, ja, ihr geht da lang, ich gehe in meinen Panzer. Nein, ich kann, wenn es um diese Spieleserie geht, nicht mich über Jane Turner hinwegsetzen. Wer Valkyra Chronicles da draußen nicht kennen sollte, Valkyra Chronicles ist eine Strategie-Rollenspielreihe, die produziert wurde von Sega und den ersten Teil gab es damals exklusiv für die PlayStation 3. Das Spiel erschien am 24. April 2008 in Japan und am 31. Oktober 2008 in Europa. Seit 2014 sind außerdem eine Fassung für den Microsoft Windows Store erhältlich oder auch für andere Spielekonsorten. Mittlerweile gibt es das Ding für die PS3, PS4, Switch, Windows, also halt im Prinzip für alles. Ich weiß haargenau, wie du damals zu dem Spiel gekommen bist, weil das weiß ich, das ist meine Schuld. Definitiv. Weil wir waren damals, wo war das? Da war ich bei dir zu Besuch. Und da sind wir halt wie immer durch die Geschäfte gestrichen damals. Damals, als es noch sinnvoll war, durch irgendwelche Läden durchzulatschen. Und so Schnäppchen zu finden. Und da habe ich dich auf das Spiel aufmerksam gemacht, habe gesagt, hier, das ist gut, kauf das. Problem ist, es ist komplett in Englisch. Was dich damals ein bisschen gestört hat, aber als ich dir davon erzählt habe, was es ist, hast du, glaube ich, gesagt, ich kaufe das, egal. Ja, und es war damals auch nicht so teuer wie die regulären Spiele mit 60, 70 Euro. Nee, weil es schon in der runtergesetzten 20-Euro-Version war. Richtig, und 20 Euro für ein englisches Spiel, dachte ich mir, okay, wenn es Englisch doch über meinem Niveau ist, dann ist wenigstens nicht so viel hin. Richtig. Danach hast du es gespielt und wie fandest du den ersten Teil? Ich habe ihn durchgesucht, in Wien bekloppt. Echtzeitstrategie, War Simulator. Im Anime-Universum. Im Anime-Look. Yeah. Aber Cartoon-Style. Ja. Also, das ganze Fuck Ding yeah. ist ja wie ein riesiger Comic, den du durchblätterst und durchspielst. Ich mag die Grafik von dem Ding tatsächlich. Was ist echt so richtig schön. So eine Art Cell-Shading, ne? In Cell-Shading-Look, aber auch so, also halt im komplett Anime-Look auf jeden Fall. Aber es sieht alles immer so gezeichnet aus. Das ist, als ob das irgendjemand in seinem Skizzenbuch gezeichnet hätte. Voll gut. Ich finde, es stört da auch nicht, dass es irgendwie kein Blut oder sonst was gibt, was man ja oftmals bei solchen Taktik-Shootern, wobei es kein richtiger Shooter ist, aber du weißt, was ich meine. Es fehlt oftmals den Leuten. Ja, schon. Und da fällt es gar nicht auf. Da fällt es überhaupt nicht auf, nein. Also, spielprinzipmäßig ist es so, es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Es ist übrigens ein neu entwickeltes rundenbasiertes Kampfsystem namens Blitz, bei dem man zwischen drei Modis wechseln kann. Der Spieler startet im sogenannten Kommandomodus. Von dort aus wählt man eine individuelle Einheit und dann steuert man sie in dem Action-Modus. Im Action-Modus kann man dann in den Zielmodus wechseln und dann zu attackieren. Das heißt, ihr rennt halt mit Figuren durch die, also du wählst auf der Oberkarte die Figur, die du haben willst, rennst mit der Figur in 3D durch die Gegend und kannst mit der Figur zielen und schießen. Und je nachdem, was das für eine Figur ist, kann sie halt, es gibt die üblichen Sniper, es gibt die Tanks mit den dicken Maschinengewehren, die nicht weit schießen können, aber die dafür eine bessere Range schießen können. Es gibt die normalen Soldaten, die zwar weit schießen können, aber nicht viel aushalten. Dann gibt es Leute, ja, die Scouts, richtig. Dann gibt es die Mechaniker, die sich nicht besonders gut wehren können, aber dafür zum Beispiel den Panzer, den ihr habt, in den Teilen, mit denen ihr durch die Gegend fahren könnt, hat auch nur so weit, wie es halt diese typische Taktikspiele es zulassen, also rundenbasiert. Die könnt ihr reparieren. Dann gibt es die Medics, die waren, glaube ich, auf dem Schlachtfeld, war das vorher so, dass die Medics die Leute nur eingesammelt haben, die dann zu Boden gegangen sind, ne? Du hattest so drei Runden oder so, hattest du Zeit. Nur wenn du rechtzeitig zu der Einheit hingekommen bist und nach einem Medic gerufen hast. Ja, danach kam ein Medic und hat die Figur im Prinzip weggeschleppt. da gab es halt, also die verschiedenen Figuren gab es halt, die Mörsereinheit gab es noch, stimmt. Und die Panzereinheit, also die Antipanzereinheit mit dem Raketenwerfer. Sehr, sehr geil gemacht, finde ich. Du hast da dieses. Und eine diese Einheit hast du noch vergessen, die im Spiel kommt, die Valkyren. Die Valkyren, daher der Name Valkyra Chronicles. das ist halt, also es ist halt, man hat sozusagen, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie XCOM tatsächlich. So ein bisschen. Nur besser. So, nur besser. Nur besser. Bei XCOM musst du ja alle Einheiten bewegen. Ja. Während du bei Valkyria Chronicles kannst du ja eine Einheit theoretisch auf alle deine Aktionspunkte, auf diese eine Einheit setzen. Ja. Man kann du also hast zum Beispiel auch mit Jane Turner die gesamte Map clearen. Nur dass mit jedem Mal, wenn sie wieder dran ist, natürlich eine gewisse Erschöpfung eintritt und der Ausdauerbalken zum Laufen immer kleiner wird. Richtig, genau. Und du hast halt, wie Markus schon wieder, du hast halt Aktionspunkte, kannst halt dann für diese Aktionspunkte kannst du zum Beispiel drei waren es, glaube ich, noch im ersten Teil für den Panzer, bis du den dann bewegen konntest. Du konntest ihn dann bewegen und dann zum Schießen. Irgendwann wurden es dann, ich glaube, im zweiten sind es zwei gewesen und im dritten oder im vierten waren es dann einer. Du hast halt dann also du hast halt diese Aktionspunkte verbraucht. Und wenn das halt fertig war, ist halt der Gegner dran gewesen. Und dann hast du halt gesehen, was der Gegner macht, also was die KI macht. Und so sind halt diese Schlachten abgelaufen. Und zwischendurch hattest du halt diese wirklich sehr, sehr interessante Story. Es ist gut gemacht, jeder Charakter erfüllt seine spezifische Rolle. Du kriegst halt auch dieses Feeling, was ist, was Krieg mit Leuten anstellt, weil du spielst ja eigentlich im ersten Teil, glaube ich, war es ein Biologe. Ja. Der zurück nach Hause gekommen ist. Ja, und dann wurde er notgedrungen einberufen, um sein Land zu verteidigen. Ja, im Prinzip hat er sich der Revolution angeschlossen. Genau. Also handlungstechnisch spielt das Spiel witzigerweise in Europa. Sozusagen fiktiver europäischer Kontinent wird von zwei Supermächten dominiert. Den osteuropäischen Imperial Allianz und der Nationengemeinschaft. Also im Prinzip, man weiß, was gemeint ist. Die Farbgebung ist auch sehr sprechend gewesen. Naja, rot sind die Bösen, blau sind die Guten. Die greifen halt dann irgendwann einfach eine Grenzstadt an. Der Hauptcharakter namens Welkin Gunter. Also Gunter, super. Sohn eines verstorbenen Generals. Zufälligerweise auf eine Frau trifft namens, wie hieß er? Alicia? Mhm. Genau, Bäckerin. Alicia Melchiot, die eigentlich Bäckerin ist. Und die treffen halt aufeinander und er wird im Prinzip eingezogen. Er stolpert da halt so rein. Der stolpert da halt so rein, richtig. Und dann sagt er, ja, hier, mein verstorbener Vater hat auf dem Panzer zufällig da. Und ich bin jetzt Panzergeneral von Squad 7, Move Out. Dann passiert noch etwas, was ich nicht verraten möchte, was das Ganze noch so ein bisschen mehr Tiefe gibt in dem Game. Und was einen schon so sehr stark motiviert, die Story tatsächlich zu beenden und weiterzuspielen und den Bösen im Prinzip in den Arsch zu treten. Ist ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Game. Sehr gut erzählt, finde ich. Was die Story angeht. Auch interessant in den Zwischensequenzen. Und ich finde das Ding super. Also ich liebe den ersten Teil. Die Mechaniken greifen halt auch alle wunderschön ineinander, wie du deine Einheiten aufwerten kannst, Ausrüstungen aufwerten, neue kaufen, deine Panzer verstärken, Panzer mit unterschiedlichen Platten belegen. Also es ist wirklich mit Platten zubauen, ob du mehr Verteidigung, mehr Schusskraft oder so haben möchtest. Ja, du hast auch so ein Upgrade-System, mit dem du durch Punkte, die du sammelst, kannst du dann, glaube ich, ganzen Sachen upgraden. Diese Punkte sammelst du halt im Kampf, glaube ich, war das, ne? Ja. Je öfter du die Leute benutzt, ich weiß es nicht mehr so genau, wie genau das war auf jeden Fall. Darum musst du manchmal die Schlachten einfach auch öfter machen. Und da gibt es ja dann auch, kannst du dir selber Ziele setzen, wie schaffst du in zwei Runden das Level zu machen. Ja, das ist möglich, ja. Das ist halt, also es ist möglich, das zu machen, auf jeden Fall so. Sammelt man halt diese Upgrade-Punkte und kann halt, wird halt dadurch immer stärker und immer besser und upgradet halt, und dann macht man halt die Story weiter, wenn man halt zum Beispiel nicht weiterkommt. Es ist ein sonderlich grindy, ist es nicht. Man muss es nicht grindy machen. Nee, man muss es nicht grindy machen, aber wenn man so sich so, keine Ahnung, mal so 2, 3 Stunden hinsetzt, die Mission ein paar Mal macht, und es gibt auch diese Trainingsmission, ich glaube, die gaben auch noch extra Punkte. Ja. Je Aber ein nachdem. bisschen grinden muss man, weil ab der Hälfte des Spiels zieht halt der Schwierigkeitsgrad ordentlich an. Du kommst gut durch bis zu einer bestimmten Stelle, das auf jeden Fall, ja. Danach musst du halt ein bisschen grinden, um voranzukommen. Wenn dir das Spiel aber Spaß macht, dann macht dir das auch nichts aus. Dann machst du halt die Mission 2, 3 Mal, tust deine Leute upgraden und dann geht's Also weiter. für mich hat Fertig. sich's nie langwierig angefühlt und das ist einfach grandios, weil wohlgemerkt, ich habe es damals auf Englisch spielen müssen, obwohl ich nicht so der Fan davon war, Dinge auf Englisch zu spielen. Und ich habe es durchgezogen, am Stück. Das stimmt, ja. Und du warst, ja, konntest damals auch so gut wie kein Englisch, glaube ich, ne? Oder warst nicht sonderlich begeistert von der Ich Sprache? hatte halt 4 Jahre Englisch gelernt und war sehr abgeneigt, weil ich nur das Schulenglisch kannte. Ja. Ja, ich habe damals mit Grandia Englisch gelernt, mit Grandia 2. So habe ich es mir damals beigebracht. Und du halt mit Valkyria Chronicles. Ja, ich habe die richtigen englischen Begriffe gelernt. Move Ja. out! Squad Die 7, Imps! move out! Die! Die Imps, die! Sehr gut. Sadistenbonus. Oh, da kommen Bilder hoch. Die Und nein, ich gute bin nicht Jane Fan Helena. von nur einer Einheit gewesen, die unter Bist du allen dir Umständen sicher? überleben musste, wo ich Leute in den Tod geschickt habe, nur um sie wieder auf dem Feld zu holen. Weil ich das ja tatsächlich immer spiele nach den ganzen Fire Emblem-Manien. Wenn Einheiten sterben können, werde ich nicht laden, wenn eine Einheit stirbt. Dann spiele ich das Spiel Das, trotzdem so durch. da gibt es einen Friedhof Ja. In diesem Hub, den du hast, Ja, und ich bin stolz auf mich, dass ich nur eine Einheit verloren habe im ersten Run. Oh, okay. Wen? Eine Hauptfigur? Keine Ahnung, irgendwen, der Jane gerettet hat. Der Sinn hat sie gerettet und war umzingelt von 3 Panzern. Oh Er je, oh konnte nur je. sterben. Sehr gut. Das Spiel hat einen Haufen Charaktere, auf die ich jetzt nicht komplett eingehen will, weil sonst spoilere ich zu viel. Weil ich finde tatsächlich, das Spiel sollte man tatsächlich selber gespielt haben, es ist Ja, und großartig. das Einzige, was man vielleicht sagen kann, dass wirklich jeder Charakter, den du in diesen Squad mit aufnehmen kannst, seine eigene Persönlichkeit hat. Ja. Weil nicht umsonst, bei mir ist ein Charakter im ersten Teil richtig hängen geblieben. Es gibt natürlich unzählige davon noch. Ja, Und ich bin es mir sicher, gibt. jeder kann da seinen Lieblingscharakter finden. Ja, und es gibt auch, das Schöne ist, es gibt auch Charaktere, die halt ihre eigene Sexualität haben. Bin ich auch okay, willkommen, habe ich nichts dagegen. Es gibt diese zurückhaltenden kleinen, diese zurückhaltenden, oh, so, und so weiter. Dann gibt es diese Macho-Typen, gibt es auch. Und es gibt auch einen schwulen Charakter. Und finde ich vollkommen okay. Stört mich nicht. Finde ich halt cool gemacht, dass du halt. Ein Romanzensystem hätte ich mir noch gewünscht. Das wäre geil gewesen, ja, so ein Dass ich Romanzensystem. romantisieren und selbst auch entscheiden kann, wie ich ausgerichtet bin. Das wäre cool gewesen, Um es ja. halt Das, immer das. wieder und wieder und wieder zu spielen. Ja, um jeden möglichen zu romancen. Richtig. Der Gay Dude gefällt mir. Let's romance him. Let's see what happens. Und dann mit einer eigenen Romance-Storyline. Ja, Das wär schon, aber das fehlt den Aber es Games tatsächlich. passt nicht ins Setting, muss ich ehrlich zugeben. Ich würde es mir Nee. wünschen, aber das würde das ganze Setting und dieses Kriegsthema ein bisschen verharmlosen. Wenn du dann nebenbei einfach noch so ganz smooth, gemütlich aufs Daten gehst. Ich meine, in Fire Emblem funktioniert es auch. Da ist aber Fantasy-Setting. Ja, aber dann ist es aber in dem Kriegssetting ist es sogar noch ein bisschen krasser, finde ich. Da ist sogar noch ein bisschen besser. Weil wenn du dann, zum Beispiel, hättest du dann mit einer Figur, die ist verdammt zu sterben, ne? Und die romanst du. Das wäre noch so ein bisschen mehr Drama-mäßig. Wäre cool. Ist auf jeden Fall geil. Das wäre schön, wenn sie sowas noch vielleicht nochmal machen. Das hätte ich nichts dagegen. Es gibt mehrere Teile, wie schon erwähnt. Im 21. Januar 2010 erschien aus irgendeinem Grund exklusiv für die PSP in Japan über Kira Chronicles 2. In Deutschland erschien er am 3. September 2010 und hat damit im Prinzip das Franchise beerdigt. Weil es ist zwar auf meinem absoluten Lieblings-Handheld erschienen, das Problem ist, ich war, glaube ich, der Einzige, der diesen Handheld mochte. Ich mochte ihn auch, aber ich verstehe, warum die Leute, also warum zumindest damit das ein bisschen begraben wurde. Kann ich durchaus gut verstehen. Ja, weil halt die Leute damals einfach keine Handhelds haben wollten zu dem Zeitpunkt. Wenn das Ding jetzt rausgekommen, wenn die PSP jetzt rausgekommen wäre, ne? Oder so ein Hybrid gemacht hätte mit einem Telefon aus von Sony oder sonst was. Das Ding wäre weggegangen wie nix. Ja. Einfach nur die leere Hülle und dann klippst du dein Handy da rein. Ja. Oh, das wäre so geil gewesen. Aber leider ist halt, die PSP war zwar erfolgreich, aber das Problem ist an der PSP gewesen, erstens die Kits, die Entwickler-Kits waren nicht sonderlich gut. Zweitens die Verschlüsselung der Spiele, also die Raubkopiererei auf der PSP war Katastrophe, weil das Ding ließ sich so leicht cracken, das war brutal. Ja, und Sony hat halt auch nichts dagegen getan oder sonstiges, das war halt auch das Problem. Und dann wurde das Ding halt nicht mehr supported, weil die Leute gesagt haben, ja, warum sollen wir Spiele erstellen, wenn sie eh kopiert werden? Also brauchen wir auch keine Games mehr erstellen. Dann war das Problem, dass aus irgendeinem Grund sie sich entschieden haben, wir bringen sehr viele Spiele in Deutschland raus, aber auch sehr viele Spiele nicht und sehr viele Spiele nur limitiert. Siehe die PSP-Version von Persona 3. Also ja. Persona 3 Portable. Oder was jetzt erschienen ist Tactics Ogre. Es gibt eine PSP-Version Tactics Ogre, Letters Cling Together, die habe ich. In dieser Mega Special Edition mit dem Soundtrack und so weiter. Die kriegst du nirgendwo mehr. Die PSP-Games sind alle abartig teuer geworden, weil die halt in Japan wurden die allen hinterhergeschmissen. Nur nicht in Deutschland. In Deutschland sind die Dinger auf den Markt gekommen und dann sind sie verschwunden. Nach einer ganz kurzen Zeit. Das ist halt schade gewesen. Wenn du halt Leuten im Prinzip du gibst ihnen das System, aber verweigerst ihnen die Games. Das ist völlig bescheuert gewesen. Ach, doch, aber so hat's halt leider bei Kira Chronicles 2 erwischt. Es ist ein sehr geiles Ding. Ich liebe den zweiten Teil. Wenn du bist diesmal an der Militärakademie und kämpfst sozusagen gegen in einen Aufstand und bist da auch wieder reingezogen. Der Hauptcharakter ist, glaube ich, Avan. Ja, Avan! Übrigens gibt es auch im ersten sowie im deutschen sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gute englische Sprachausgabe. Ich finde die englische Sprachausgabe super. Man kann es aber auch auf Japanisch stellen, wenn man will. Und dann hat man so einen motivierten Stürmbandmann, der schreit: Tambarimasu, Taito! ich fand den zweiten richtig cool. Ich glaube, den hast du gespielt, das weiß ich. Den habe ich gespielt, ja. Ja, ich glaube, den hast du sogar gekauft für die PSP, soweit ich weiß. Oh ja, ich habe ihn da auch durchgespielt. Oh, der war echt gut, ja. Der hat mega Fun gemacht. Das Kampfsystem, Grundprinzip des Vorgängers wurden übernommen. Das Ding wurde hat sich relativ gut verkauft. Das Problem ist halt nicht bei uns. Das war das Problem. Das hat sich bei uns halt nicht verkauft. Weswegen der nächste Teil der Reihe, aber Kira Chronicles 2, nur in Japan erschienen ist für die PSP. Es gibt da die Verkaufszahl der PSP-Spiele nicht die Erwartungen entsprachen, wurde keine Übersetzung aus den japanischen in andere Sprachen übernommen. Jedoch gibt es für Kira Chronicles 3 eine Fanpatch-Übersetzung, das in englischen Forum, das für Kira Chronicles 3 verfügbar ist. Und wenn du einfach nur googelst Kira Chronicles 3 Fanpatch, kannst du im Prinzip Spiel patchen. Ich besitze Kira Chronicles 3 in einer originalen PlayStation Portable-Fassung aus Japan. Das habe ich mir importieren lassen. Krass. Ja. Nachdem es aus irgendeinem Grund hat es irgendwer verkauft in Japan für unter 10 Euro und dachte mir, fuck it, ich brauche dieses Game. Und da habe ich es mir importiert. Ich habe es auch schon in der Japan-übersetzten Version gespielt. Man kann spielen. Die Sprache ist zwar, ist halt japanisch, was mich halt nicht stört, aber alle Untertitel sind wenigstens Englisch. Das heißt, man kann es tatsächlich gamen. Ohne Probleme. Es ist, es gibt, diesmal spielt man aus der Reihe der Bösen. Also aus der Sicht der Bösen, sozusagen der Bösen. Und es ist, es gliedert sich halt wieder auf. Sehr gut gemachtes Game. Sieht auch, verhält sich auch genauso wie der zweite Teil, wie der erste Teil. Sehr gut, kann ich. Naja, kann ich nur empfehlen. Wenn man die Möglichkeit hat. Oder wenn man Japanisch kann. Das auf jeden Fall. Dann gab es einen sehr, sehr seltsamen Teil. Und zwar bei Kira Revolution. Den habe ich habe den gekauft und habe ihn dir gezeigt und du hast ihn dir, glaube ich, auch gekauft gehabt. Ich habe mir dann auch gekauft, als du ihn mir gezeigt hast. Einfach weil er eine recht coole Story verspricht, auch wenn ich das Kampfsystem, für das das halt Valkyra draufsteht, sehr gewöhnungsbedürftig finde. Ja, die haben das rundenbasierte Kampfsystem ersetzt durch ein Echtzeit-Kampfsystem. Mit Action-Elementen. Echtzeit-Action-Elementen. Ja, mit Rollenspiel-Elementen drin. Es ist sehr stark vereinfacht worden. Die Geschichte ist super, die Grafik ist hübsch, das Problem ist das Kampfsystem. Selbst, jetzt sag ich was, was dich vermutlich erschreckt, aber es ist zu leicht. Ja, es hat halt nichts Strategisches mehr. Ja. Du rennst da rein, drückst auf den Knopf, Zeitlupenfenster taucht auf, kannst auswählen, was du angreifen willst, drückst auf Angriff und im Prinzip schnetzelst du sie nieder. Dann. Ja. Das machst du in den ersten paar Minuten mit einem Mega-Gegner und ab da war so irgendwie so, That's it. Durch einen Error übrigens vor 1-2 Jahren gab es alle DLCs umsonst. Echt? Ja, ich hab's mir alle gesnackt. Krass. Da gab's im PlayStation Store gab's alle DLCs von den Dingen umsonst. Durch irgendeinen Error. Die haben es erkannt, haben sie wieder gesperrt, haben die aber nicht die DLCs weggenommen. Das heißt, da durfte es behalten. Cool. Das war so im Prinzip, ja, ist ein totes Game, passt schon, kein Stress. Hat wahrscheinlich nicht so viele mitbekommen. Nee. Weil vermutlich nicht. Game. Ja, richtig. Ich hab's relativ weit gespielt sogar. Ich hab's aber gern gespielt, weil mich die Story tatsächlich gefesselt hat mit dieser mit auch wieder so eine Rebellengruppe. Mit dieser Rebellengruppe. Das hat mich motiviert, auch weiterzuspielen. War auch gut. Aber ich habe irgendwann auch wieder dieses typische, oh, ein anderes Spiel. Lalalala. Ja, so ging es mir tatsächlich. Ich habe es angefangen, habe gesagt, ein bisschen leicht, zu gewöhnungsbedürftiges Kampfsystem. Oh, ein anderes Spiel. Aber die Story, die hat mir echt getaugt. Also ich hätte es gern weitergespielt. Ja. Aber dieser Fluch der Spiele, die immer rauskommen. Dieser Fluch der Spiele, die immer rauskommen. Katastrophe. Und dann gab es irgendwann, vor ein paar Jahren, gab es dann endlich Valkyria Chronicles 4, was komplett überraschend war, weil die haben gesagt, wir machen kein Valkyria Chronicles 4, wir machen es nur, wenn die Fans es wollen. Ich habe nicht damit gerechnet. Die Fans haben aufgeschrien und die Fans haben dann Valkyria Chronicles 4 bekommen. Und ja, das ist der beste Teil der Reihe, muss man zugeben. Oder? Ja. Definitiv. Es ist tatsächlich der beste Teil der Reihe. Er erschien im März 2018, war das, stimmt. Ich habe mir den damals gekauft und habe euch gezeigt. Ich habe den, glaube ich, gestreamt. Die ersten 2-3 Stunden. Dann habe ich es gekauft. Und ich glaube, ich habe in der Zeit, wo ich gestreamt habe, die Leute, die mir zugeschaut haben, ich glaube, es waren 3 oder 4 Leute, haben sich es instant gekauft. Weil ich es halt gar nicht auf dem Schirm hatte, bis du es gezockt hattest. Weil ich dachte, die Serie ist tot. Dachte ich auch, richtig. Vor allem, aber, wenn sie so ein Experiment machen, warum das dann auf den europäischen Markt kommt. Ich habe mich gefreut, riesig, aber für mich nicht nachvollziehbar. Vor allem, es kam nicht nur raus, es war nicht überraschend, dass es rauskam, es war überraschend, dass es erstens wieder eine englische Sprachausgabe hatte, zweitens, dass es auf Deutsch war. Mhm. Das war noch das Überraschendste von allen, dass tatsächlich das komplette Spiel übersetzt wurde auf Deutsch. Ja, das kam noch dazu. Ja, das war auch so, what? Hä? Wie? Was zum Ge was? What happened here? auch ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Game. Eigentlich, wie gesagt, schon der beste Teil der Reihe. Du hast dieses Brave-System drin, was ich mich noch erinnere, wo du, glaube ich, Leute inspirieren konntest oder so weiter. Du hast es durchgespielt. Du kannst da, glaube ich, mehr darüber reden. Ich hab's Gott, ich nie kann mich nur an weitergespielt als bis zum Stream. die Schlachten erinnern, die richtig, richtig gut waren. Das Einzige, Und die was ich mich Story. ge Das Einzige, Oh. was mich ich mich erinnern könnte, war Kai. Das Einzige, was mich geärgert hat, als ich es durchgespielt habe, kommst du und sagst, hey, es gibt einen Strand-DLC. Ja! Natürlich gibt es einen Strand-DLC. Einfach nur, um mich zu ärgern, ich habe es durchgespielt, ich habe alle Charaktere hier durch gedingst und dann kommt eher, hey, du kannst jetzt deine Lieblings Truppenmember in Badekleidung sehen. Bikinis, Badeshorts. Und ich hatte keine Lust, in dem Moment es doch mal anzufangen, weil ich es gerade erst beendet hatte. Kann ich mir vorstellen, ja. Hast du die DLCs mittlerweile gekauft? Nö. Ah. Solltest du, wenn sie wieder im Angebot sind. Ja, sollte ich. Aber ich finde, Und es dann kommt ist auch so nochmal. immer ohne ganz gut aus, weil halt die Charaktere alle einem so ans Herz wachsen, auch ohne die DLCs. Also, ich sag dir Folgendes. Kaufst du einfach nochmal auf der Switch. Das ist ein Weil Plan. du. Du hast es ja eh, du spielst ja eben eh meistens Switch zur Zeit. Kaufst du einfach nochmal auf der Switch und spielst da nochmal durch. Weil dann kannst du es so zwischendurch mal so ein, zwei Missionen machen und dann so kannst Gott, du es ich erinnere nochmal mich noch an durchspielen. die Schneemissionen. Boah, die waren heftig. Geil, freue ich mich Ja. jetzt schon drauf. Man möchte, also ich möchte tatsächlich über die Stories von Valkyria Chronicles im Allgemeinen nicht spoilern, weil die wirklich, wirklich gut sind. Wenn man sich wundert, warum die Valkyria-Dinger heißen und warum da Valkyrien drin vorkommen, ich geb euch da einen ganz kleinen Spoiler. Spielt's einfach. Das ist der einzige Spoiler, den ich euch gebe. Spielt's einfach. Dann erfahrt ihr auch, warum die Spiele so heißen. Und warum die Valkyrien auch tauchen. Es ist großartig gemacht. Ich finde es super. Der Soundtrack ist gigantisch geil. Ja, es sind fantastische Spiele. Absolut. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wenn ihr unbedingt eins haben wollt, gerade jetzt in dem Moment, empfehle ich euch tatsächlich. Also, ihr könnt auch mit Teil 4 anfangen, weil die sind alle losgelöst. Die haben nichts miteinander zu tun. Es ist vollkommen egal, mit welchem ihr anfangt. Spielt Teil 1 und danach Teil 4. Die anderen sind sowieso nur für die PSP erhältlich. Oder auch Leider ja. das andere, was es da noch gab. Das Revolution gibt es da noch, aber das könnt ihr euch beholen, wenn es 2 Euro kostet. Kein Stress. Wie gesagt, spielt Teil 1 oder Teil 4 oder beide hintereinander. Großartige Games, wenn man auf so Anime-Style-Sachen mag oder wenn man auch so Strategie-Taktik-Rollenspiel mag. Auf jeden Fall. Oder was sagst du? Definitiv und Genau. Storytelling-technisch auch von mir, das spielt's einfach. Ja, Es lohnt richtig. sich. Ja, wenn man zu dir sagen würde, Markus, hey, möchtest du uns, mach uns doch noch mal ein neues Valkyria Chronicles. Was würdest du dazu sagen? Bringt mir erstmal 2 und 3 auf eine vernünftige Konsole hier nach Deutschland. Macht uns ein Remake von Teil 2 und Teil 3. In einer Ja, und Box. oh ja, oh, das wäre gut, das wäre die geile Idee. Für die Switch, Ja. wenn ich es mir aussuchen darf. Ja. Sehr gern. Ja. Und dann würdest du einen neuen Teil machen? Danach würde ich einen neuen Teil machen. Den Du würdest fünften. nochmal einen fünften machen wollen. Aber Okay, dann gut. mal aus der anderen Perspektive. Einfach mal aus der Sicht, nochmal aus der Sicht der Bösen. Ja. Und diesmal auch die Bösen bleiben und Diesmal auch nicht die Bösen umschwenken. bleiben. Genau. Diesmal auch aus Das wird. der. Einfach mal, um das ganze Geschehen auch aus der Perspektive zu zeigen. Böse ist ja immer im Auge des Betrachters, ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, gut, da ist es halt tatsächlich, sie gucken dir böse in die Kamera. Hallo, Ja, böse weil es ja auch McBösewicht. alle so dargestellt werden. Ja, richtig. Aber drum fände ich, hätten sie es auch mal verdient von einer anderen Perspektive draus. Keine Ahnung, ein paar hundert Jahre früher oder später, wenn der Krieg nochmal ausbricht oder wo er ausgebrochen ist, was haben sie denn überhaupt für eine Motivation gehabt? in diesen Krieg zu steigen. Ja. Weil du weißt immer nur, du bist im Krieg. Das stimmt allerdings. Und es sind die Bösen. Ja. Ja. Da, ja, auf jeden Fall. Da, das, ja, also wenn man mich sagen würde, hey, Stefan, willst du nicht nochmal was machen? Ja, dann haltet euch an Markus, er hat das Video schon gerade gehabt. Gebt mir Teil 3 und Teil 2 als Remakes, als HD-Remakes, entweder für die Switch oder für sonst irgendwas. Hauptsache, ich kann sie nochmal spielen. Mit allen DLCs, die man nicht mehr kaufen kann, weil die Server, die Dinger sind ja down. Und man kann die in den PSP-Store, kann man glaube ich nichts mehr kaufen in den PSP-Store. Gebt mir die und wir machen gemeinsam einen Teil 5, der aus der Sicht der Bösen spielt und nur die Bösen und deren Standpunkt vertritt. Da habe ich nichts dagegen. Das ist eine sehr gute Idee. Das gefällt mir. Und wir müssen Dating einbauen. Ja. Auf jeden Fall. Müssen wir da Dating einbauen. Genau. Ja gut, dann ich danke dir, Markus, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und mit mir über eine der großartigen, perfekten Spielereien zu quatschen. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber ich gehe in meinen Panzer, ihr fahrt da lang. Bye, bye.